ARD. WDR 3. Kulturfeature. Wir sind in Berlin. Ist es Dahlem? Nee, ich glaube, es ist Grunewald. Grunewald. Ja. Schweinfurtstraße. Ja, Schweinfurtstraße. Und wir gehen jetzt gerade zum Kiepenheuer Verlag. Und wir besuchen Frau Dr. Sommer, die Verlegerin von Günter Grass war, für die Theatertexte. Hat Grass 1956 kennengelernt bis zu seinem Tod. War für alle Bühnenaufführungen verantwortlich. Naja, und reden wollen wir mit ihr über ein Stück. Die Plebejer proben den Aufstand, das 1966 am Schillertheater Premiere hatte. Und zum Teil hier auch geboren. Und hier, wurde. Ja, das so. Ist überhaupt total spannend, ja. West-Berlin trägt Trauer, im Ostsektor aber herrscht Standrecht. Drama Deutsche Einheit. Grass, Brecht und der 17. Juni 1953. Ein Feature von Cornelia Epping-Jäger und Jean-Claude Kuhner. 25.000 sowjetische Soldaten wurden im Ostsektor zusammengezogen. Verängstigt und unentschlossen stehen die Menschen an den Sektorengrenzen. So, bitte schön, nehmen Sie Platz. Maria Sommer, 2022, gerade 100 Jahre alt geworden, regiert noch immer ihren Theaterverlag in der kleinen Villa im Grunewald. Ohne Gehhilfe führt die 100-Jährige die Besucher flink in das Wohnzimmer, das gleichzeitig auch ihr Arbeitszimmer ist. Hier wurde unter größter Geheimhaltung zwischen 1964 und 1965 um die Entstehung eines Theaterstücks von Günter Grass schwer gerungen. Das Thema: Aufstand des 17. Juni 1953 und die Rolle Bertolt Brechts. Die Medien, das Theater, sogar der Ostdeutsche Geheimdienst waren damals hinter dem Stück her. Das war also nun schon eine spezielle Sache. Dann war es sehr komisch. Also der Henniger, der saß dann da und Grass hörte zu. Und Henniger sagte dann, also schön wäre es ja, wenn man also zum Beispiel. Und dann setzte Grass sich hin und hat angefangen zu entwickeln. Und das war für mich also schon ein großes Erlebnis. Also diese ganzen 16 Tage waren das, glaube ich. Grass hatte 1953 die Aufstände selbst beobachtet. Lasst das Schießen sein! Die Bilder mit den sowjetischen Panzern haben ihn nie losgelassen. Ihr werdet eines Tages dafür zur Verantwortung gezogen. Ebenso wenig der Mauerbau 1961 und das Schweigen der Intellektuellen in der DDR. Und das hat dann doch 10 Jahre gedauert, bis ich mich in der Lage sah, nach gründlichen Recherchen über das, was damals bekannt war, dieses Stück zu schreiben. Warum ändern wir Shakespeare? Der Chef sagt, weil wir ihn ändern können. Grass hat eine Idee für ein Stück. Und auch schon einen Titel, der heute berühmter ist als das Stück selbst. Aber er hat keine Zeit, es zu schreiben. Nicht ein bürgerliches, sondern ein deutsches Trauerspiel hatte Günter Grass die Plebejerproben den Aufstand im Untertitel genannt. Ich war damals noch Student an der Hochschule für Bildende Künste am Steinplatz als Bildhauer. Und da sprach sich natürlich sehr rasch rum. Ich bin dann mit anderen, aber auch mit meiner späteren Frau Anna, zum Potsdamer Platz gegangen. Und das war nun schon am 17. Die Aufmärsche hatten stattgefunden. Am Kolumbushaus brannte ein Kiosk und die ersten Panzer tauchten auf. Der Aufstand in dem Stadion war schon zu Ende, brach zusammen in sich, ne? Das ist mir aber dann als Erlebnis und als Augenzeuge doch sehr lange Zeit gegenwärtig geblieben. Also auch diese ohnmächtige Konfrontation von unbewaffneten Arbeitern und Panzern. Als Grass 10 Jahre später, 1963, anfing, über sein Stück nachzudenken, hatte der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke den 17. Juni gerade als Tag der Deutschen Einheit zum Nationalen Gedenktag erhoben. Der Aufstand ist historisch. Doch seine Gründe und Folgen dauern 1965 ebenso an wie heute. Nicht nur die deutsche Einheit, auch das einzige Theaterstück, das sich ihr verdankt, endet in Ost und West im Dissens. Herzen zu fühlen, dass zweierlei Länder heut Deutschland heißen. Grass und Brecht, Beide waren sie Augenzeugen der Ereignisse und blieben doch auf verschiedenen Seiten des Potsdamer Platzes. Du Mann da drüben, ich bitte dich sehr. Du von langer Hand vorbereitet, nachweislich im Hauptquartier des BDJ in West-Berlin und anderer faschistischer Organisationen, unter Mitwirkung von Jakob Kaiser und seinen sogenannten Dienststellen organisiert und geleitet, mit der Absicht, diese Provokation bis zum Ende anzuwenden, das heißt aufs Ganze zu gehen, ist das anderthalbtägige Abenteuer das Werk des sogenannten regierenden Bürgermeisters von West-Berlin, Ernst Reuter. Grass hält die offizielle DDR-Position, der 17. Juni sei ein vom Westen gesteuerter, erfolgreich niedergeschlagener faschistischer Putschversuch gewesen, ebenso für eine Verfälschung wie die bundesrepublikanische Auffassung, die im 17. Juni 1953 einen allgemeinen Volksaufstand sehen wollte, dem es vor allem um die Wiedervereinigung ging. Mit Standrechten, mit Bajonetten und mit Panzern kann auf die Dauer ein Volk doch nicht niedergehalten werden. Jedenfalls müssen wir erwarten, dass die ganze freie Welt, die sich nun doch wohl davon überzeugt haben wird, dass nicht nur die Berliner, sondern alle Deutschen in der Ostzone frei leben wollen, dass sie uns zu Hilfe kommen. Denn wir alleine können ja das Problem nicht lösen. Wenn wir alleine wären, dann würde das Problem überhaupt nicht existieren. Für Grass ist es ein klassischer Arbeiteraufstand mit sozialdemokratischen Zügen, bei dem es den Arbeitern um die Rücknahme der willkürlich von der Partei hochgesetzten Arbeitsnorm gegangen ist. Ein Aufstand, an dem sich seiner Ansicht nach aber weder die Angestellten noch die Intellektuellen beteiligen. Doch Grass will sich als Intellektueller politisch einmischen. Da kommt ihm eine Anfrage der Berliner Akademie der Künste sehr gelegen. Das war nun 1964. Da kam er eines Tages her und sagte, haben Sie denn ein bisschen Shakespeare-Literatur? Ich sag, na ja, ein bisschen schon, was darf's denn sein? Ich soll nämlich jetzt die Rede zum 400. Shakespeare-Geburtstag in der Akademie halten. Und so habe ich angefangen, Shakespeare-Literatur hintereinander wegzulesen. Und da sind auch Stücke, die ich nie gekannt habe, zum Beispiel auch Coriolan. Dieses Stück über einen Aufstand der Plebejer im antiken Rom, die die Teuerung des Kornpreises nicht hinnehmen wollen. Auch Bertolt Brecht hatte in den 1950er Jahren dieses Stück interessiert. Er hat sich natürlich auch mit Brecht entsprechend beschäftigt und ist dann irgendwie darauf gekommen, dass also Brecht den Coriolan machte. Und das andere, das ist dann seine Erfindung. Mitte Juni kam dann der Putzerlach da eins, der war Block 40, das war vis-à-vis 250 Meter von uns weg. Da sagte er, wir wollen hier protestieren gegen diese 10% die Normerhöhung, die da vornehmen wollen. Kommt da mit rüber mit eure Leute? Ich saß in Ordnung, ich werde das da managen. Merk, alle mobilisiert auf unserer Baustelle, Fliesenleger, Maurer und was da so waren. Heinz Homuth, ein Bauarbeiter der Stalinallee, erinnert sich, wie der Marsch der Bauarbeiter begann. Unmittelbar nach Niederschlagung des Aufstands, aus Angst vor Verfolgung, floh er in den Westen. Dann sind wir dann am 16. Juni rüber zur Baustelle. Waren wir vielleicht 50, 60 Leute. Dann haben wir mal gewartet, dass einer vom FDGB, also die Gewerkschaft, dass da nur in einer Erklärung gab, aber da kam keiner. Dafür kamen aber zwei Mann aus dem Krankenhaus Friedrichshain und haben gesagt, wir wollten ja mit euch hier auch protestieren, aber der FOPO lässt uns da nicht raus. Und da ertönte der Ruf, wir holen unsere Jungs raus. Und so entstand der legendäre Marsch der Bauarbeiter von der Stalinallee. Heute weiß man, mehr als 1 Million Menschen schlossen sich den Protesten der Arbeiter am 16. und 17. Juni 1953 im gesamten Gebiet der DDR an. Und nicht nur Arbeiter, sondern auch Angestellte und Bauern. Nur die Kulturschaffenden und Intellektuellen beteiligten sich bis auf wenige Ausnahmen nicht. Der RIAS, der Rundfunk im amerikanischen Sektor, hatte seit dem 16. Juni Stimmung gemacht. Macht euch die Ungewissheit, die Unsicherheit der Funktionäre zunutze. Forderungen nach Rücknahme der Normerhöhung für Bauarbeiter wurden gesendet, dann Rufe nach Rücktritt der SED-Regierung und nach freien Wahlen. Wir, verehrte Hörerinnen und Hörer, Wir würden uns glücklich schätzen, wenn wir Ihnen in den nächsten Tagen von weiteren Siegen berichten könnten. Ruhig dagegen war es im DDR-Rundfunk geblieben. Da staunt der gute Mund. Schlager und Operetten den ganzen Tag über. Bertolt Brecht, nachdem er bereits am 16. Juni 1953 von den Demonstrationen in Ost-Berlin im Rias gehört hatte, fährt von Buko nach Berlin und steht gegen Mittag des 17. Juni mit Mitarbeitern am Brandenburger Tor. Auf der anderen Seite im Westen am Potsdamer Platz beobachtet Günter Grass die Ereignisse. Lasst euch nicht erzählen, dass Schutz nicht nötig sei. Gegen Mittag des 17. Juni zieht die Besatzungsmacht auf. Sowjetische Soldaten bringen ihre Gewehre in Anschlag. Der Ausnahmezustand wird ausgerufen. Wir sind wachsam, weil es uns um Glück und Frieden geht. Befehl des Militärkommandanten des sowjetischen Sektors von Berlin. Ab 13 Uhr des 17. Juni 1953 wird im sowjetischen Sektor von Berlin der Ausnahmezustand verhängt. Diejenigen, die gegen diesen Befehl verstoßen, werden nach den Kriegsgesetzen bestraft. Panzer rollen in Richtung Potsdamer Platz und Brandenburger Tor. Vornweg im offenen Wagen fährt der russische Kommandant Dibrowa und winkt. Brecht, so erzählt Manfred Weckwerth, einer seiner Mitarbeiter und Begleiter an diesem Tag, winkt zurück. Kurz danach wird scharf geschossen. Es gibt Tote. Nicht nur in Berlin. Ost-Berlin ein Hexenkessel. Nach einer Demonstration der Bauarbeiter vor der Ostzonenregierung in der Leipziger Straße kam es zu Auseinandersetzungen zwischen SED-Funktionären und Arbeitern. Wir wollen keine Sklaven sein, schrie die demonstrierende Menge. Der Generalstreik wurde proklamiert. HO-Lokale wurden vernichtet und in Brand gesteckt. Russen und Volkspolizei stehen schussbereit. Vom Brandenburger Tor hatte man die rote Fahne heruntergeholt. Am Potsdamer Platz sind Panzer aufgefahren. 100.000 Demonstranten stehen unter dem Feuer der Maschinengewehre. 16 Tote und über 100 Verletzte. Das Kolumbushaus am Potsdamer Platz steht in Flammen. Es herrscht Ausnahmezustand in Ost-Berlin. Am Nachmittag des 17. Juni steht die offizielle Lesart der DDR-Oberen fest. Die Aufstände sind ein faschistischer Putschversuch des kapitalistischen Westens. Der Anlass für die Arbeitsniederlegung der Bauarbeiter in Berlin ist durch den gestrigen Beschluss in der Normenfrage fortgefallen. Die Unruhen, zu denen es danach gekommen ist, sind das Werk von Provokateuren und faschistischen Agenten ausländischer Mächte und ihrer Helfershelfer aus deutschen kapitalistischen Monopolen. Ich meine, dass die Agenten hatten, das ist klar, aber hier für den 17. Juni, dass die da das Ding da hochgezogen haben, niemals. Wir haben ja ein paar, die haben von uns was hinter der Ohren gekriegt, weil sie da auf unsere Betonmischer da los wollten. Das waren Jugendliche. Wer von uns Ältere nimmt einen Stein und schmeißt auf den Panzer? Bekloppt. Ich habe von unserer Seite nicht erlebt, dass da einer auf den Polizisten geschlagen hat, also nichts. SED und Staatssicherheit hatten für die Behauptung massiver organisierter Steuerung aus dem Westen keine Beweise. Das zeigen auch die seit der Wende zugänglichen Archive. Aber das hinderte sie nicht daran, an der Behauptung festzuhalten. Das war umso tragischer, als der Vorwurf faschistischer Putschversuch zum juristischen Vorwand für viele Verfolgungen und Verurteilungen wurde, darunter auch Todesurteile. Als weitere Folge kam es zum massiven Ausbau der Staatssicherheit, der zur Verfestigung der Einparteienherrschaft der SED beitrug. Ihr habt die Bauern vergessen und solltet Selbstkritik üben. Grass hat für die Hauptfigur seines Stückes zum 17. Juni, die er der Chef nennt, das Vorbild genau vor Augen. Darf ich was sagen? Es ist das mit dem letzten Klatschen immer noch so merkwürdig naturalistisch bei euch. Ein regieführender Autor im Spannungsfeld zwischen Kunst und Macht, Theorie und Praxis. Warum könnt ihr nicht frenetischer Beifall? Der damals wichtigste Bühnenautor Deutschlands. Der 1956 verstorbene Bertolt Brecht. dass die Hände wirklich wehtun, und zwar eine Woche lang. Und sein Verhalten während des Aufstands. Kann man nicht wirklich was da machen, dass man lacht darüber? So ist es nur, das ist so feinsinnig. Wir wollen die Revolution proben und die Plebejer verspäten sich. Es war nie mein Ehrgeiz, was auch ein dummer Ehrgeiz gewesen wäre, die Dramatik des 17. Juni, die verschiedenen Ereignisse auf die Bühne zu bringen. Ich habe das Schwierigere versucht, die Brechung des Ganzen, wenn Sie so wollen, im klassischen Sinn, den gesamten Aufstand, und der ist präsenter auf der Bühne, in dieser Gebrochenheit zu spiegeln. Hier wird ein Intellektueller, von dem die Arbeiter annehmen und annehmen dürfen aufgrund seiner Schriften, er stehe auf ihrer Seite, plötzlich mit der Wirklichkeit konfrontiert. Er hat hohe theoretische Ansprüche, was die Revolution betrifft, was Klassenbewusstsein betrifft. Und das kommt ganz anders, vom ersten bis zum letzten Akt, wo er auch am Ende dann revidiert ist. Und da geht es ins Brecht-Zitat, nein, schuldbewusst klage ich euch an. Diesen Doppelsinn hinein, das hat mich interessiert an der Sache. Es hätte mich nie gereizt, irgendein reportageartiges Stück oder ein Actionstück zu schreiben über den 17. Juni. Über Stock und über Stein und dem Wagen voller Wein fährt Enrico mit dem Esel nach Tarent. Die Versuche von Brecht, am 17. Juni 1953 im Ostberliner Rundfunk in der Nalepastraße das Gedudel von Operette und Schlager zu unterbrechen und mit Agitprop Einfluss auf die Arbeiter zu nehmen, werden von den Verantwortlichen ignoriert. Brecht hat die Idee, das Berliner Ensemble könne den DDR-Rundfunk übernehmen und mit Rezitationen und Liedern die Bevölkerung auffordern, Ruhe zu bewahren, zu Gesprächen zu kommen und nichts Unüberlegtes zu tun. Egon, ich hab ja nur aus Liebe zu dir. Am Morgen des 17. Juni, ohne zu wissen, wie sich der Tag entwickeln wird, diktiert Brecht mehrere Briefe. Werden Sie im Rundfunk sprechen? Ein Brief ging an den Ministerpräsidenten der DDR, Otto Grotewohl. Was können wir von der Akademie der Künste tun? Wir würden gern als Einleitung und Abschluss Lieder und Rezitationen bringen. Die Wirklichkeit erweist sich als durchschlagskräftiger als die Realität der Kunst. Der Rundfunk lässt niemanden vor, man spricht von Panikmache, stellt sich politisch tot und bleibt weiter beim Senden von Schlager und Operette. Die direkte Weisung dazu hat Ulbricht zuvor persönlich ausgegeben. Nochmal zugrunde gehen. In einem Brief an den ersten Sekretär der SED, Walter Ulbricht, kritisiert Brecht das Verhalten der Partei und betont die Notwendigkeit einer großen Aussprache mit den Massen. Am Ende, im letzten Absatz, spricht er der Partei dennoch seine grundsätzliche Solidarität aus. Ulbricht ist es, der Brechts Brief auf diese Solidaritätsbekundung mit der Partei einkürzt und im Neuen Deutschland veröffentlichen lässt. Dieser unvollständig zitierte Brief bestimmt damals die Brecht-Wahrnehmung in der Bundesrepublik und führt zum Brecht-Boykott der Westberliner Theater. Für die Öffentlichkeit im Westen wird Brecht so zu einem Intellektuellen, der sich der staatlichen Macht andient. Insgesamt ist Brechts Position als ein von den Nazis verfolgter und aus der Emigration zurückgekehrter sehr nahe derjenigen, die auch ein anderer ehemaliger Emigrant vertritt. Der Ostberliner Schriftsteller Stefan Heim. Auf die Frage, was er empfunden habe, als er die russischen Panzer sah, antwortet dieser 1985: Ich muss Ihnen sagen, ich war erleichtert. Ich war erleichtert aus dem einfachen Grunde, weil ich wusste, wenn das so weitergeht, ist die DDR am Ende. Und ich war für die DDR, für die Existenz der DDR. Ich hielt sie für richtig und für notwendig. Und in dieser Situation hielt ich auch das Eingreifen der sowjetischen Panzer für notwendig. Ich sage Ihnen das ganz offen. Der allererste Aufstand im sowjetisch kontrollierten Ostblock, vor Budapest und Prag, wurde in nur wenigen Tagen schnell, brutal und blutig niedergeschlagen. Nun lag ich in der Charité und da hat mich dann Brecht gelegentlich besucht. Wolfgang Harich, Philosophieprofessor an der Humboldt-Universität, erinnert sich an einen Besuch Brechts bei ihm im Krankenhaus. Und da kam der 17. Juni, nicht, während ich dort lag. Und dann kam er nach dem 17. Juni kam er dann wieder, eigentlich ganz aufgeräumt. Hat er gesagt, das ist eigentlich ganz schön, das Volk, das dichtet wieder. Es ist zwar keine große Literatur, Spitzbart, Bauch und Brille ist nicht des Volkes Wille. Damit meinte er Ulbricht, Pieck und Grote wohl. Es ist zwar keine große Literatur, aber immerhin ist es ein Anfang, dass das Volk spontan zu dichten beginnt. Zehn Jahre nach den Ereignissen des 17. Juni, schreibt Günter Grass an seiner Shakespeare-Rede für die Akademie der Künste und entdeckt für sich Shakespeares Coriolanus, ein Stück, das einen altrömischen Plebejeraufstand zum Thema hat. Dabei kriegt er mit, dass Brecht 1952 die Absicht hatte, das Stück in einer eigenen Bearbeitung zu bringen. Dass Brecht sich gerade für dieses Stück von Shakespeare interessiert hatte, findet Grass spannend. Anfang 1953 hatte Brecht dann die Proben plötzlich abgebrochen. Auch das machte Grass neugierig. Was, wenn er das wegen des Aufstands des 17. Juni gemacht hätte? Die Idee zu einer raffinierten Stückkonstruktion war gefunden. Hörst du? Volksaufstand. Dies ist meine Rede. Schau, wir sind in Rom. Das Volk erhebt sich. Während ein Ostberliner Regisseur, genannt der Chef, den Coriolan probiert, drängt die Wirklichkeit mit dem Aufstand des 17. Juni auf die Probebühne und konfrontiert den politisch denkenden Ästheten mit der Realität der Straße. Ganz Ostberlin stört, fordert, zischt und nagelt dein Theater zu. In die Probenarbeit der Coriolan-Inszenierung hinein. Am Ende seiner Shakespeare-Rede vor der Berliner Akademie der Künste skizziert Grass bereits den Inhalt des noch zu schreibenden Theaterstücks. Die den Chef und die Probe stören. Wir wissen, dass Bertolt Brecht dem Aufstand vom 17. Juni abwartend gegenüberstand. In meinem Stück wollen die Bauarbeiter, die des Chefs Proben unterbrechen, von eben diesem Chef Unterstützung erbitten. Ihm kommt es darauf an, aus der Aktualität Nutzen zu ziehen für seine Coriolan-Inszenierung, für seinen Plebejeraufstand. Was immer passiert, alles wird ihm zur ästhetischen Frage. Getreidepreise und Normenerhöhung, Bauarbeiter und Plebejeraufstände, ein öffentlicher Platz zu Rom und der Sitz der Regierung Ecke Leipziger Straße, Livius, Plutarch und die Sendeprotokolle des Senders Rias, die Geschichte und ihre Bearbeitung, der nationale Feiertag und das Shakespeare-Jahr. Dieses Stück will geschrieben werden. Mitten im Kalten Krieg macht diese Ankündigung Furore. Ein berühmter deutscher Autor West, so schreiben die Magazine, rechnet in einem eigens dafür geschriebenen Theaterstück nicht nur mit einem berühmten deutschen Ostautor ab, sondern gleichzeitig auch mit einem hochsensiblen Teil deutsch-deutscher Geschichte. Die Feuilletons kündigen eine Abrechnung zwischen West und Ost an und schreiben von dem Enfant terrible Grass das Vorhabe, ein Anti-Brecht-Stück zu schreiben. Brecht war der Gott, damals absolut. Alle sind bereits ganz gierig darauf, das noch nicht geschriebene Stück zu lesen und zu sehen. Da kommen dann immer gleich von allen Theatern damals Telegramme, Briefe oder Anrufe oder so, bewerben uns um Uraufführung von Grass, das Brechtstück. Der Erwartungsdruck steigt, nicht nur bei der Verlegerin Maria Sommer. Es wird Zeit, das Stück endlich zu schreiben. Aber das blieb dann liegen und liegen und so. Und dann kam eben das, naja, also ich muss jetzt erstmal den Wahlkampf machen und dann muss ich einen Urlaub machen. Aber dann, wenn ich also aus dem Urlaub komme, dann schreibe ich das weiter. Ich kriegte schon Anfragen, weil er natürlich auch überall davon sprach. Das Glück will, dass Grass eine Einladung von Hans-Werner Richter erhält, dem Chef der Gruppe 47. Im Herbst 1964 tagt die Gruppe in Schweden. Sie kennen ja die Regeln, schreibt Richter. Nur Ungedrucktes darf gelesen werden. Falls Sie also etwas Neues haben, dann sind Sie herzlich willkommen. Grass setzt sich hin und schreibt die ersten zwei Akte. Er nennt sein Stück, die Plebejer proben den Aufstand, ein deutsches Trauerspiel. Das will er der Gruppe 47 vortragen. Zweiter Akt, erste Szene. Arbeiter und Plebejer stehen in zwei Gruppen. Grass fühlt sich sicher, angekommen beim Publikum. Die Blechtrommel war zum absoluten Renner geworden, auch in den USA. Gerade erst war er dort auf Lesereise gewesen und als Stimme des neuen demokratischen Deutschland gefeiert worden. Der Tiger wollte den sitzenden Theoretiker fressen. Es ist kaum eine Lesung in Sigdüna so mit Spannung erwartet worden wie die von Günter Grass. Verbreite dich kurz über die Theorien des Tigers, auch wüsste ich gerne, welcher Ästhetik deine Sprunggelenke gehorchen. Ja, ich meine, es ist also doch ziemlich klar, dass Grass zumindest die Intention hatte, den Brecht mehr oder weniger vor das Gericht der Weltgeschichte zu ziehen. Einen politischen Wirbel wird es auf jeden Fall machen. Nun, also das letzte Wort ist ja darüber noch nicht gesprochen und so viel ich Grass kenne, wird er also nach der Kritik, die ihm zum Teil heftig zusetzte, sich noch sehr ernsthaft hinsetzen und an diesem Stück arbeiten. Die Kritiker reagieren irritiert auf den Text. Die Kritik war gespalten. Die Skala reichte von leidenschaftlicher Zustimmung bis zum lakonischen Verdikt missglückt. Dieses Brechtsche Drama, geschrieben von Grass, wie es Hans-Werner Richter in seinen privaten Aufzeichnungen zur Tagung nennt. Viele empfinden den Text als zutiefst reaktionär. Und einer behauptet, er habe etwas von jemandem, der den Mond anheult. Schmarotzerhaft lebe er von der Autorität Brechts. Mir schien es, schreibt Hans-Werner Richter, als ob die Figur des Chefs bis zu einem Maße, das ausgesprochen problematisch erscheint, vom Schatten des Vorbildes zehrt. Ja, warten wir es also ab, bis die Plebejer den Aufstand auch auf der Bühne proben. Auf die selbstgestellte Frage, ob man sich den Chef vorstellen könne, ohne an Brecht zu denken, antwortet Marcel Reich-Ranitzky, nein, man kann es nicht. Es ist von mir nie als ein Anti-Brecht-Stück gedacht gewesen. Es kam mir darauf an, die Schwierigkeiten, die Zwiespälte, in denen sich Intellektuelle in solchen Situationen befinden, auch ihre Befangenheit in ihre eigenen Vorstellungen und den Widerspruch der Wirklichkeit dann dazu darzustellen. Auch wenn Grass dies immer wieder beteuert, so ist aufgrund der vielen Parallelen die Nähe seiner Bühnenfigur der Chef zur Rolle Brechts während des 17. Juni unverkennbar. Das blieb auch der Presse im Westen mit ihrem untrüglichen Gespür für Literatur- und Politskandale nicht verborgen. Sich gegen den großen Brecht zu stellen, das garantierte Grass mediale Aufmerksamkeit. Und dies sicherlich nicht ungern. Der Mauerbau von 1961 liegt noch nicht lang zurück. Es ist Kalter Krieg. Die beiden Seiten Deutschlands stehen sich unversöhnlich gegenüber. Wenn das Thermometer steigt und... Im Westen ist der 17. Juni ein willkommener Feiertag im Frühsommer. Der Tag der deutschen Einheit als Ersatz für einen Nationalfeiertag, den es in Westdeutschland nicht gibt. Warum es diesen Tag überhaupt gibt, ist vielen gar nicht mehr bewusst. Aber als Ausflugstag ist er sehr willkommen. Im Osten dagegen liegt auch Jahre danach noch immer wie Blei ein Mantel des Schweigens über den Ereignissen des 17. Juni. Der 17. Juni gilt als Tabu. Stefan Heim 1985 im Gespräch mit Egon Bahr. Es wird nicht diskutiert, wieso er kam, was er bedeutet hat. Aber ohne das und ohne, dass wir die Gewerkschaftsfrage lösen bei uns und ohne, dass wir die Frage des Verhältnisses der Partei und ihrer Kader zu den Massen der Arbeiter, ohne dass wir das gelöst haben, wird bestehen bleiben die innere Schwäche und aus dieser inneren Schwäche heraus die Abkapselung und die Unmöglichkeit, dass diese Deutschen je wieder zusammenkommen. Will man sich erholen gehen, sieht man bloß Kanonen stehen und die Ami-Flinte knallt in unserem Grunewald. Und wieder ist ein Sommer vergangen. Nur das Stück, das geschrieben sein will, ist noch immer nicht fertig. Mitte September 1965 sind Bundestagswahlen und Grass mittendrin. Grass fand im Jahr des Mauerbaus 1961 zur SPD. Konrad Adenauer hatte gerade versucht, Willy Brandt mit aller Macht zu diskreditieren, indem er ihn als Volksverräter, Rotfrontkämpfer und uneheliches Kind beschimpfte. Das erboste Günter Grass dermaßen, dass er sich mit Willy Brandt solidarisierte. Auch Grass gerät immer wieder zwischen die Fronten. Zuletzt hatte die DDR-Staatssicherheit eine Akte über ihn angelegt, weil er beim 5. Schriftstellerkongress in Ost-Berlin lautstark die Freiheit des Wortes gefordert hatte. Wer den Beruf des Schriftstellers wählt, muss zu Wort kommen. Und sei es nur durch lautes Verkünden, er werde am Sprechen gehindert. In Grass' Auffassung darf Kunst kein Rückzugsort sein, in dem das Politische nur noch ästhetisch verhandelt wird. Diese Kritik richtet sich nicht nur gegen Brecht und seine kulturpolitische Position am 17. Juni, sie wendet sich auch gegen seine westdeutschen Kollegen Mitte der 1960er Jahre, die sich, sagt er, seminarmarxistisch aus der Alltagspolitik heraushalten. Es sind noch Jahre hin, bis die Studentenunruhen von 1968 dies ändern werden. Bürger der Stadt Cloppenburg. Während der Entstehung der Plebejer entwirft Grass ein Gegenmodell zu Brecht. Das des politisch eingreifenden, des engagiert kritischen Künstlers. Ein Künstler, der Distanz zum Staat hält, trotz inhaltlicher Nähe zu politischen Parteien und dezidierten Eingreifens in die Tagespolitik. Bürger der Stadt Cloppenburg! Ganz gegen Brecht, der zwar auch Kritik übt, dabei aber immer solidarisch zum jungen DDR-Staat stehen will. Man sagt, sterbende Schwäne können singen. Nun, in den letzten Wochen... Grass hilft bei den Wahlkampftexten und bleibt Brandt in den kommenden Jahren verbunden. Parteimitglied wird er deshalb nicht, aber ein Parteiergreifender schon. Allerdings kein bedingungslos solidarischer und loyaler. Noch nie hatte ein Schriftsteller so offen und offenkundig für eine bestimmte Partei Stellung bezogen. Die alte Platte aus längst verwehten Wahlkampfzeiten hat einen Sprung und wiederholt sich papageienhaft. Die Lage war noch nie so ernst. Die Lage war noch nie so ernst. Doch die SPD verliert die Wahl im September 1965. Unmittelbar davor wird auf das Haus des Wahlkämpfers Grass ein Brandanschlag verübt. Am Abend der Wahlniederlage geht Grass zum Palais Schaumburg, dem Sitz des neu gewählten Bundeskanzlers Ludwig Erhard, der Intellektuelle und Dichter kurz zuvor als Pinscher, Nichtskönner und Scharlatane bezeichnet hat. Günter Grass ist gerade hier in das Kanzleramt gekommen. Herr Grass, was hat Sie bewogen, jetzt zu dieser Stunde, nachdem das Wahlergebnis weitgehend feststellt, zum Bundeskanzler zu kommen? Ich habe ein paar Fragen an den Herrn Bundeskanzler zu stellen. Unter anderem, worauf er zum Beispiel das Inbrandstecken meines Hauses zurückführt. Ich habe da eine präzise Meinung. Meine Meinung ist die, dass Herr Erhard Emotionen wachgerufen hat, von denen wir meinten, sie schlafen. Und die Leute haben ihm beim Wort genommen. Sie meinen jetzt die Sache mit den Pinschern? Ja, das hat sich ja nicht nur auf Schriftsteller insgesamt bezogen, sondern überhaupt die Absage an den deutschen Intellektuellen. Er hat Emotionen wachgerufen, die Leute haben ihn beim Wort genommen. Sie haben fehlende Argumente mit Benzin und Streichholz ersetzt. Und so lautet meine Frage. Kurz darauf verbrennt eine Gruppe, die sich entschiedene Christen nennt, in Düsseldorf seine Bücher. Dann kam er eben zurück und ich sagte, also wie ist denn nun? Über all dem leidet die Arbeit am Theaterstück. Und es bleibt vorerst unvollendet. Naja, ich muss jetzt zuerst mal, ich krieg ja den Büchnerpreis, da muss ich jetzt erst die Büchnerrede schreiben. In diesem Land schlüpft wahrlich eher das berühmte Wüstentier durch ein Nadelöhr, als dass ein Gelehrter seinen geistigen Hochstand verlässt. Und der Enttäuschung und Zorn, nicht nur über die verlorene Wahl, entladen sich in der Rede, die Günter Grass anlässlich der Verleihung des Büchnerpreises im Oktober 1965 hält. und die mit ihren deutlichen Angriffen als Skandal empfunden wird. Nachtprogramm-Flair verliehen hatte. Wo, Alfred Anders, hat ihre beredte Entrüstung die Milch der Reaktionäre gesäuert? Wo, Heinrich Böll, hat ihr hoher moralischer Anspruch die bigotten Christen erbleichen lassen? O schöne Fiktion des Freien, beziehungsweise Vogelfreien. Den Furor aus seiner Kritik an den Schriftstellerkollegen nimmt Grass mit nach Berlin. Dort wartet noch immer ungeduldig Maria Sommer, die er auf den Spätherbst vertröstet hatte. Des freien und unabhängigen Berufsstandes angemessen. Und wie viele Dichter sah ich, so effisch gekleidet. Und so ging das dann immer weiter. Und dann habe ich also gesagt, so und jetzt also mal hier ran. Und dann hier gesessen, da in der Ecke. Maria Sommer ist eine der wenigen Menschen, denen Grass erlaubt, Kritik an seinen Texten zu üben, ohne sie dafür abzustrafen. Sie schlägt vor, in Klausur zu gehen, um das Stück, mit dessen politischer Richtung, nicht aber Dramaturgie sie einverstanden ist, noch einmal zu überarbeiten. Auch die provokante Absicht der Plebejer noch einmal zu schärfen und am Sockel von Brecht tüchtig zu rütteln, der Identifikationsfigur der literarisch-politischen linken Intelligenz in Ost und West. Es durfte kein anderer rein. Ich hatte mir eine kleine Reiseschreibmaschine auf die Knie gestellt. 16 Tage dauert die Klausur in der Villa des Kiepenheuer Verlags. Da saß der Hauptdarsteller Henniger. Da saß der Regisseur Utzerath. In meinem Sessel saß der Grass und ich saß auf dem Hocker mit der kleinen Schreibmaschine auf den Knien. Und da sind wir dann also Szene für Szene und Satz für Satz durchgegangen. Die Plebejer proben den Aufstand. Ein deutsches Trauerspiel in 4 Akten. Erster Akt. Günter Grass, 2003, anlässlich des 50. Jahrestages des 17. Juni, liest im Berliner Ensemble das gesamte Stück. Mit anschließender Podiumsdiskussion. Gut, ich gebe zu, also ich bin ein hartnäckiger Mensch. Es hat mich sehr gereizt, nachdem das Stück in Deutschland nicht gespielt wird, das hier im Schiffbauernheim-Theater zu lesen. Und Sie werden sich wundern, zu Ehren von Brecht. Die Handlung? Ein berühmter Theatermann, genannt der Chef, probt im Juni 1953 in einem Ostberliner Theater Shakespeares Coriolanus, den er vorhat, nach seinen eigenen politischen Vorstellungen umzuarbeiten und aufzuführen. Und dieses Gleichnis auf 2 Krücken, nennt klassisch und weltberühmt, erzählt das Schweißern und Monteuren, erzählt das heute einem Kabelwickler. Weil Gleichnis sich auf Einfalt reimt, wird gleichnishaft das Volk geleimt. Plötzlich stürmen Arbeiter von der Stalinallee ins Theater. Sie wollen zum Chef. Er soll sie unterstützen beim Aufstand, soll ihren Aufruf zum Generalstreik neu in Worte fassen, die sie, die Arbeiter, nicht finden könnten. Polier, um es kurz zu machen, wir kommen nämlich von der Stalinallee, Chef, und wollten einen Aufstand auf die Beine stellen? Polier, na, Aufstand ist zu hoch gegriffen, Putzer. Es geht uns einzig um die Normen, Maurer. Die sind zu hoch. Wir sind dagegen. Doch könnte man etwas formulieren, ein Schreiben? Polier, hier ist Papier. Der Chef verweigert das nicht rundheraus, zögert gleichwohl. Denn eine deutsche Revolution, die sei immer schon eine gescheiterte Revolution gewesen. Deutsche Arbeiter sind einfach schlecht vorbereitet, ihre Methoden und Mittel mangelhaft, die Ziele ihrer Aufstände verschwommen. Wie viele sind denn unterwegs, grob geschätzt? Polier, so 20.000 über den Daumen. Chef, die werden hübsch wieder nach Hause gehen. Polier, geordnet. Wie wir von den Baustellen kommen, dabei vollkommen unpolitisch, als Menschen nur und ohne Fahnen, ziehen wir zum Regierungsviertel. Chef, was ich sage, unpolitisch, Volumnia nimmt den Chef beiseite. Du kennst das Volk nicht mehr und siehst es durcheinander laufen wie anno 18, als du 20 warst. Nicht ums Mitmachen geht's dem Chef, sondern sich vom Aufstand draußen in allen Einzelheiten berichten zu lassen, um daraus Nutzen zu ziehen für seine Plebejer-Inszenierung. Doch in dem Moment, wo die Wirklichkeit dabei ist, sich zu verändern, unterstützt er sie nicht. Die Praxis kann nicht bestehen vor den Theorien des Chefs in Sachen Revolution. Und die Arbeiter, für die er zu schreiben meint, die er klüger machen will mit seinem Lehrtheater, sie wiederum verstehen ihn nicht. Friseuse. Los, Chef, krieg raus aus deinem Bau. Lass uns der Welt ein Stück aufsagen, das auf der Straße spielt, auf Barrikaden. Berlin ein Zeichen geben. Komm! Irgendwann im Laufe des Stücks und angesteckt durch den revolutionären Elan der Friseuse, will er dann doch noch die Seiten wechseln. Aber da ist es zu spät. Der Aufstand ist niedergewalzt. Der Ausnahmezustand verhängt. Auf dem Potsdamer Platz stehen die Panzer. Die Arbeiter und Mitarbeiter verlassen das Theater und der Chef, der um dieses fürchtet, schreibt eine mäßig kritische Ergebenheitsadresse an die Partei. Chef, und dem Gegenstand angemessen. Soll ich schreiben? Glückwünsche Ihnen, den verdienten Mördern des Volkes, oder Glückwünsche Ihnen, den unwissenden Überlebenden eines dürftigen Aufstandes? Und welcher Glückwunsch erreicht die Toten? Herr Rühle, ich weiß schon, dass Sie die Uraufführung 1966 am Berliner Schillertheater nicht haben sehen können. Und Sie sind Theaterkritiker, Theaterhistoriker, schließlich auch selber Theaterdirektor gewesen. Wenn Sie das heute hier gehört haben, was Günter Grass präsentiert hat, können Sie sich dann vorstellen, dass das ein gutes Theaterstück war? Das war ja sehr umstritten. In allen Kritiken, die man nachlesen kann, war das große Diskussion. Ich weiß nicht, ob das ein sehr lebendiges Theaterstück ist. Aber es ist ein interessantes Theaterstück. Und es läuft an einer falschen Marke, das Stück. Es läuft dann unter dem Titel oder unter der Pharma, es sei ein Stück über den 17. Juni. Das ist es natürlich nicht. Aber es ist natürlich ein Stück zu der Frage, wie verhält sich der Intellektuelle in einer außerordentlichen Situation, für die er sehr viel theoretisch getan hat, die er theoretisch reflektiert. Aber was macht er jetzt als Täter? Und das ist natürlich ein Plot, der uns alle beschäftigt. Was haben die Intellektuellen in solchen Ausnahmesituationen, die sie selbst mit vorbereiten, die sie selber mit ihren Gedanken durchdringen, für eine Rolle? Und da ist Brecht natürlich ein tolles Paradigma. Das ist das Interessante an dem Stück. Und deswegen würde ich immer wieder sagen, man kann das aufführen, obwohl es von dem dramatischen Prozess doch sehr statisch her ist. Bereits in seiner Shakespeare-Rede interessiert Grass die öffentliche Rolle des Schriftstellers im politischen Geschehen. Dann vergleicht er Shakespeare und Brecht miteinander mit dem Ergebnis, Brecht habe sich zu sehr für die Idealisierung des Volkes interessiert. Bertolt Brecht hat diese bis heute virulente Tragödie in den Jahren 1952 bis 1953 bearbeitet. In die Zeit der Bearbeitung fällt das fatale Datum der 17. Juni. Während sich Brecht von Livius gestützt den Kopf zerbrach, wie er Shakespeares nur mit Knüppeln bestückte Plebejer zu Beginn des Aufstandes schlagkräftiger bewaffnen könnte, erhoben sich, ungeprobt und unbewaffnet, die Bauarbeiter der Stalinallee, um gegen die erhöhten Normen zu protestieren, wie dazumal die Plebejer gegen den unerschwinglichen Kornpreis. Grass vermutet, dass Brechts Idealisierung des Volkes in seiner Bearbeitung mit der realen Situation des Jahres 1953 in der DDR so kollidierte, dass sie mit dieser nicht mehr in Übereinstimmung zu bringen war. Die Bauarbeiter sprechen von Ulbricht und Grotewohl. Er spricht von den Volkstribunen. Die Arbeiter erläutern die Normenerhöhung. Er erklärt, welche Rolle die Getreidelieferungen in Rom spielten. Die Arbeiter zitieren ihn. Er zitiert Shakespeare. Sie berufen sich auf Marx. Er beruft sich auf Livius. Rom auf der Bühne und Ost-Berlin in Wirklichkeit stehen einander gegenüber. Die Arbeiter wissen nicht, was sie tun und wie es weitergehen soll. Der Chef dagegen ist sich sicher. In seiner Inszenierung siegen die Plebejer. Die Figur der Chef kommt nicht gut weg bei Grass. Was immer passiert, alles wird ihm zur Szene, zur ästhetischen Frage. Über Brechts Aktivitäten am 17. Juni führt die Dramaturgin Käthe Rühlicke Protokoll, Sekretärin der Parteigruppe des Berliner Ensembles und SED-Genossin. Ihrem Bericht zufolge trifft sich Brecht gegen 8 Uhr am Morgen mit einigen seiner jungen Mitarbeiter. Sie notiert: Brecht hat vom Generalstreik gehört und ist tief deprimiert. Ausgerechnet in Deutschland. Soll Brecht gesagt haben. Dass nach dem Faschismus allen Grund hat, dankbar dafür zu sein, dass dieses Gesindel weg ist, stellen sich die Arbeiter gegen ihre erste Arbeiterregierung. Wie können wir verhindern, dass sich unsere Arbeiter gegen unsere Arbeiterregierung stellen? Ob Brecht sich tatsächlich so geäußert hat oder es nur von Käthe Rühlicke so kolportiert worden ist, das bleibt dahingestellt. Aber inzwischen war das schon umgeschlagen und da kamen dann die politischen Forderungen, wir wollen freie Wahlen, Butter statt Kanonen. Und einer stieg dann auf den Tisch, das war der Alfred Bruns. Da sagte, Jungs, wir rufen auf zum Generalstreik für den 17. Juni. Morgen früh, 7 Uhr, Strausberger Platz. Es besteht kein Zweifel, dass eine Reihe Schwierigkeiten auf der bisherigen Stufe unserer demokratischen und wirtschaftlichen Entwicklung nicht gelöst werden konnten. Wir haben stets den Standpunkt vertreten, Volk, Partei und Regierung gehören zusammen. Die SED macht sich darüber noch immer keine Gedanken und trommelt nach den friedlichen Demonstrationen am 16. Juni abends eine außerordentliche Parteiaktivtagung zusammen, bei der Ulbricht und Grote wohl zur Situation Stellung nehmen. Aus der Arbeiterklasse hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Es ertönen die üblichen Parolen und leeren Litaneien. Das Politbüro fordert die Arbeiter auf, sich um die Partei und um die Regierung zusammenzuschließen und die feindlichen Provokateure zu entlarven, welche versuchen, Unstimmigkeiten und Verwirrung in die Reihen der Arbeiterklasse hineinzutragen. Berlin, den 16. Juni 1953. Bei 16 ist ja alles ruhig geblieben. Wir waren zufrieden, dass der gesagt hat, Normerhöhung zurückgenommen. Das war für uns der Sieg. Ja, das war ja dann aufgrund dieser politischen Forderung, die aus der Masse gerufen wurden, dann mit freier Wahl und bam, bam, bam, bam, bam. Dass die ihm gesagt haben, wenn wir das eh nicht schaffen, dann schaffen wir das andere auch noch. Woraus ja dann nicht wurde. Ich meine, wir können ja froh sein, dass da kein dritter Weltkrieg draus wurde. Wenn die Amis dann auch gesagt haben, kommen die mit der Panzer, jetzt fahren wir auch mal ein bisschen. Hätte sein können. Frau Sommer meldet sich nach der Wahl 1965 wieder bei Grass. Sie drängt, das Stück jetzt endlich auf die Bühne zu bringen. Und sie hat eine Idee, wie sie den Druck auf den Autor erhöhen kann. Sie versammelt die wichtigsten Intendanten und Dramaturgen der deutschen Theaterszene in ihrer Villa, um eine Frühfassung des noch immer unter Verschluss gehaltenen Stücks gemeinsam zu lesen und zu diskutieren. Ich glaube, wir waren so an die 20 Intendanten, die saßen dann alle hier. Kopien des noch nicht fertigen Stücks werden an diesem Abend verteilt, mit der Bitte, keine davon weiterzugeben. Vergeblich. Die Presse kriegt Wind davon. Ein Exemplar gelangt sogar ins Zentralkomitee der SED nach Ost-Berlin. Dann saß also der Everding und der Häusermann und der Lindberg und der Strux und der Kurt Hübner und der Zadek. Ende Oktober 1965, kurz vor Beginn der Proben, veröffentlicht die Münchner Abendzeitung Szenen aus den Plebejern. Frau Sommer droht mit Klage. Die Dynamik des Theaterereignisses lässt sich durch das Haus Kiepenheuer nicht mehr kontrollieren. Dann wurde auch schon geredet, nicht? Hier wurde also schon heftig diskutiert, ja. Nun melden sich auch Brechts Nachlassverwalter. Die Tochter Hanne Hiob ist entrüstet. Etwas Dreckigeres und Niedrigeres ist mir nie vor Augen gekommen. Erich Engel, langjähriger Freund Brechts und Regisseur am Berliner Ensemble. Wenn Grass Brecht schon nicht gewachsen ist, dann muss er ihm wohl wenigstens nicht von hinten auf die Stiefel pinkeln. Ich verstehe Grass nicht, dass er in dem Augenblick, in dem man seine Bücher verbrennt, auf Brecht schießt. In drei Absätzen hast du dich kurz gefasst. Die beiden ersten geben sich kritisch und am 19. Januar 1966 findet endlich die Uraufführung statt. Das Schiller-Theater ist ausverkauft. Im Zuschauerraum alles, was Rang und Namen in Politik und Kultur hat. Unwissende, ihr Unwissenden. Schuldbewusst klag ich euch an. Nach 3 Stunden fällt der Vorhang. Gott, war das schlecht. Brecht im Kleinformat. Die Zeit. Eine langweilige und abstrakte Aufführung. Die Welt. Ein idiotisches Stück. Das neue Deutschland aus Ost-Berlin. Das Stück erfuhr nach der Uraufführung kein glückliches Nachleben. Es wurde zeitgleich zwar von zahlreichen Theatern gespielt, verschwand danach aber in der Versenkung. Grass hat seine Figur Chef im Stück mit seinen hehren theoretischen Ansprüchen an der Wirklichkeit scheitern lassen. Und Brecht? Zurückgezogen in sein Landhaus arbeitet er an den Buckower Elegien. Die Lösung. Nach dem Aufstand des 17. Juni ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands in der Stalinallee Flugblätter verteilen, auf denen zu lesen war, dass das Volk das Vertrauen der Regierung verscherzt habe und es nur durch verdoppelte Arbeit zurückerobern könne. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes? Böser Morgen. Heute Nacht im Traum sah ich Finger, auf mich deutend wie auf einen Aussätzigen. Sie waren zerarbeitet und sie waren gebrochen. Unwissende, schrie ich schuldbewusst. Und Grass? Schließlich hat ihn die widersprüchliche Wirklichkeit, wie er es formulierte, am Ende selber eingeholt. Wie seine Bühnenfigur, der Chef, geriet Grass selbst in den Konflikt zwischen theoretischem Anspruch eines Intellektuellen und der Wirklichkeit. Grass machte erst spät, 2006, in seinem Erinnerungsbuch beim Häuten der Zwiebel, seine kurze Mitgliedschaft als 17-Jähriger in der Waffen-SS öffentlich. Er hatte dies zwar früher schon erwähnt, aber eher am Rande. Nachgefragt hatte damals keiner. Wenn ich auf Günter Grass selber sehe, dann frage ich mich, was von seiner eigenen Haltung, seine eigene Erfahrung damit darin gespiegelt wird in dem Stück. Wenn Sie sagen, dass auch meine Positionen da drin sind, haben Sie recht. Es ist der Versuch, sich in eine Situation hineinzuversetzen, mich auch mit meinen eigenen Erwartungen und mit dem, was die Wirklichkeit mich dann lehrt, mit hineinzubringen. Es ist eine grundsätzliche Infragestellung dessen, was wir bis heute erleben. Der im Stück verhandelte und seit jeher unlösbare Konflikt hat an Aktualität bis heute nichts eingebüßt. Wie sich als streitbarer, politisch engagierter Kulturschaffender angesichts der widersprüchlichen Wirklichkeit richtig verhalten, ohne die eigenen Utopien zu verraten? Drama Deutsche Einheit. Grass, Brecht und der 17. Juni 1953. Ein Feature von Cornelia Epping-Jäger und Jean-Claude Kuhner. Es sprachen Jutta Hoffmann und Christoph Gawender. Technische Realisation Michael Kube. Regieassistenz Swantje Reuter. Regie Jean-Claude Kuhner. Redaktion Adrian Winkler und Leslie Rosin. Was ich jetzt vorstelle, 10% Normerhöhung. Wenn jetzt einer die Arbeit hat und der konnte wirklich nicht mehr leisten, der hätte dann praktisch, wenn er 400 Mark, 40 Mark weniger gehabt. Und 40 Mark war der Mietdurchschnitt, also 100% die Mieterhöhung. Dann wird sie auch auf der Barrikade nähern. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2023.